WDR 5. Neugier genügt. Es gibt jetzt hier auch ein spezielles Programm dafür, das heißt Talentförderung. Ich studiere Facility Management hier an der WHS. Und den Herrn Nilmaz kenne ich vom Berufskolleg. Und er kam jetzt bei uns in die Klasse und hat sich vorgestellt und hat gesagt, was die machen, was die vorhaben, wie die uns weiterhelfen können, wie man sich vorbereiten kann, was man dafür tun muss. Man braucht keine Angst haben, man kann sich immer hineinarbeiten. Meine Mama ist Hausfrau, mein Papa ist Arbeiter, Metallarbeiter. Ich bin jetzt in der Familie sozusagen der erste Studierende und der einen akademischen Abschluss haben wird, demnächst, hoffe ich mal. Der junge Mann studiert im ersten Semester Facility Management an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Hier wird ihm das Handwerkszeug für ein professionelles Management von Gebäuden vermittelt. Den Einstieg ins Studium hat er mit dem bundesweit einmaligen Programm Meine Talentförderung gefunden, das die Westfälische Hochschule entwickelt hat. Ziel des Programms ist es, Schülerinnen und Schüler aus einem nicht-akademischen Umfeld zum Studium zu ermutigen und sie zu beraten. Suat Yilmaz, von Beginn an Talentscout im Projekt, erklärt die Hintergründe des Programms. Für uns stand fest, wir sind eine Hochschule im nördlichen Ruhrgebiet. Wir haben eine Verantwortung für diese Region. Wir haben einen Auftrag, Fachkräfte für diese Region zu sichern. Fakt ist aber auch, und die Zahlen sind ja auch allgemein bekannt, dass wir eine demografische Entwicklung haben, die negativ ist, was die Masse angeht. Wir werden weniger und wir werden bunter. Und ich glaube, unsere Hochschule hat da richtig gehandelt und gesagt, wir wollen jedem in dieser Region, der studieren möchte, auch die Möglichkeit geben. Wir wollen, dass junge Menschen durch Bildung auch sozial aufsteigen. Und dafür müssen wir auch ein Stück weit als Hochschule in die Landschaft hinein, in die Schulen hinein und das frühzeitig. Für Kinder aus sozial benachteiligten Schichten bietet Deutschland nach wie vor geringere Bildungschancen als viele andere Länder in Europa. In Deutschland entscheiden oftmals nicht die Talente und Fähigkeiten über den Bildungsweg, sondern die familiären Hintergründe. Während 77% aller Akademikerkinder studieren, beträgt dieser Anteil aus Nicht-Akademikerfamilien nur 23%. Diese Zahlen aus der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes zitiert das NRW-Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung auf seiner Homepage. Suat Yilmaz, der an der Ruhr-Universität Bochum Sozialwissenschaften studierte, kennt die Studien zur Bildungsdiskriminierung. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete der heute 40-Jährige als Streetworker im Dortmunder Norden, wo viele arme Familien und Menschen mit einem Migrationshintergrund leben. Sein eigener Bildungsweg prädestiniert ihn geradezu für seine Arbeit als Talentscout. Als Sohn eines türkischen Gastarbeiters war Yilmaz' frühe Schullaufbahn von Misserfolgen geprägt. Aufgrund massiver Probleme landete der ehemalige Gymnasiast auf der Hauptschule. Damit wäre für ihn der Bildungsweg schnell beendet gewesen, hätte es nicht seinen damaligen Rektor gegeben, der auf ihn aufmerksam wurde, seine Begabung erkannte, auch weil ich so ein Frecher war, wie Yilmaz es charmant in seinem heimatlichen Ruhrpottdeutsch ausdrückt. Es waren Lehrer, die mich abgeschult haben, wo ich nicht die Möglichkeit auch bekommen habe, meinen Weg zu machen. Aber es waren auch wiederum Lehrer, die in der Hauptschule dafür gesorgt haben, dass ich weitermache, mich motiviert haben und dazu beigetragen haben, dass ich mein Abi gemacht habe und auch studiert habe. Kindern von Nicht-Akademikern fehlt oft der Mut zum Studium. Das dürfte sich teilweise durch die erlernten Minderwertigkeitskomplexe im nicht-akademischen Milieu erklären, die manchmal auch unbewusst von Lehrern noch verstärkt werden. Ja, man sagt ja auch erstmal eine Ausbildung, damit man was in der Hand hat und da kann man weiter studieren. Also ich will das machen, aber ich habe Angst irgendwie. Also ich bin zu unbelastbar. Also ich würde das so gerne machen, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich zu viel Angst. Also ich denke, dass ich das nicht schaffe. Ich habe diesen Mut nicht dafür. Zum Beispiel meine Lehrerin sagt auch zu mir, du schaffst das nicht und sowas. Und dann hat man selber den Mut irgendwie nicht mehr. Für den Talentscout der Westfälischen Hochschule Suat Yilmaz ist deshalb regelmäßiger Kontakt zu Schulen und Lehrern wichtige Grundlage für seine Arbeit. Wir setzen ja in den Schulen an und ohne die Kooperation der Schulen und die ernst gemeinte Kooperation der Lehrer, der einzelnen Lehrer, ist es sehr schwierig, denn die Lehrer sind ein Stück weit Ohren und Augen. Eine gute Kommunikationsstruktur hat er zum Kuniberg-Kolleg in Recklinghausen aufgebaut. Der ideale Weg ist natürlich, wenn es über die Lehrer kommt und so ist das auch hier. Ich habe hier eine Kollegin, die Frau von Lukovic, die organisiert das auch und spricht das mit den Fachlehrern ab und leitet uns praktisch die Schüler zu. Ich komme dann je nachdem, ein- bis zweimal im Monat, manchmal dreimal im Monat auch hierhin und führe dann Einzelgespräche mit den einzelnen Schülern. Ich habe hier einen Laptop auch dabei und notiere mir auch jedes Gespräch und wir versuchen so ein Stück weit eine individuelle Förderung in Gang zu setzen. Das heißt also, es ergeben sich aus den Gesprächen mit den einzelnen Schülern Handlungsrichtlinien sozusagen. Also ich kann dann das Thema zum Beispiel bei stärkeren Schülern, die engagiert sind, gute Noten haben, da kann das Thema Stipendien auf den Tisch kommen. Bei anderen ist es die Motivation. Es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Gemeinsamkeiten, diese harten Fakten, Infos, was weiß ich, BAföG, was kostet ein Studium und so weiter. Dann gibt es aber auch individuelle Themen. Nur wenn die Schule ihn beinahe wie ein Mitglied des Kollegiums akzeptiere und ihm erlaube, regelmäßig präsent zu sein, ihn am besten auch an einigen Lehrerkonferenzen teilnehmen lasse, könne die Zusammenarbeit gut funktionieren. Lukas Gorres war Schüler am Kunibert-Kolleg, bevor er sein Studium an der Westfälischen Hochschule begann. Ja, es war eigentlich die Frau Lukowitsch, die das alles so ein bisschen koordiniert. Die hat mich dann da irgendwann mal hingeschickt, weil Talentförderung hieß das ja, und dann meinte sie, ich hätte ein Talent und sollte mal einfach vorbeikommen, dass wir uns ein bisschen unterhalten. Und ja, so ist das eigentlich zustande gekommen. Lukas Gorres studiert Wirtschaftsinformatik und kommt jetzt ins dritte Semester. Eigentlich wollte er nach der mittleren Reife Automobilkaufmann werden, wie sein Vater. Aber die Lehrstelle bekam er nicht, weil er mit 16 Jahren noch zu jung sei, keine Autos fahren dürfe, meinten die Chefs. Gorres entschied sich für das Abitur mit kaufmännischem Schwerpunkt am Kunibert Berufskolleg. Jemals spornte ihn an, seine Noten zu verbessern. Ich weiß noch, in der 11, da war so mein Ziel, so, ja, wenn ich mein Abi schaffe, bin ich zufrieden, so 2,5, 2,6 wäre optimal. Und dann weiß ich noch, so das letzte Jahr, da habe ich schon geguckt, so 2,2, da geht da bestimmt noch ein bisschen mehr. Er hat vor der Zulassung uns mit den Klassenlehrern nochmal zusammengesetzt, der auch gleichzeitig der Bereichsleiter war, haben wir dann mal so ein bisschen durchgerechnet und mit realistischen Chancen konnte ich auch 2,1 schaffen. Habe ich jetzt 2,1 auch geschafft und irgendwie war ich danach immer noch nicht zufrieden. Also ich dachte so, okay, weil die deutsche Leistungskursklausur nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hatte. Und wäre die so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte, hätte ich auch 2,0 schaffen können. Der Talentscout kommentiert die Entwicklung von Lukas Gorres mit großer Zufriedenheit. Ist ja jetzt kein auffälliger Schüler gewesen. Es war jetzt ein guter Schüler. Wenn man dann halt von Talentförderung spricht, denkt man immer an die super Hochbegabten, an den 14-Jährigen, der Klavier spielt. Aber für uns sind Leute wie Lukas Talente, die dann vielleicht auch Dinge jetzt erstmal als Schüler gar nicht verstehen oder ihr Potenzial vielleicht auch gar nicht so verorten können im Alter, aber dann sich entwickeln. Und wenn ich mir jetzt den Lukas anschaue, der kam ja gerade hier rein, und so rückblickend auf die Zeit schaue, sind ja ein paar Jahre, so 3 Jahre mindestens, wo wir uns auch kennen und miteinander sprechen, da ist schon eine Entwicklung. Richtig orientiert war er auch nicht, so normal war ich auch nicht in dem Alter. Er wusste, er geht da in die Autogeschichte, so dieses Kfz und dieses Kaufmännische war für ihn, aber auch das Technische, also alles hätte in Frage kommen können. Und ich glaube, dass er eine richtige Entscheidung getroffen hat mit dem Wirtschaftsstudium, er hat ein ordentliches Praktikum gemacht. Talent hat für Suat Yilmaz also nicht allein der Einzelabiturient. Talent beweisen auch Jugendliche, die beispielsweise mit mehreren Geschwistern aufwachsen und für ihre Eltern, wenn die schlecht Deutsch sprechen, Behördengänge erledigen. Und trotz der Beanspruchung die Fachoberschulreife mit einem Schnitt von 2,5 schaffen. Ein klares Profil, nach dem Yilmaz seine Talente aussucht, gibt es nicht. Manchmal sei es auch entscheidend, Rückschläge wegstecken zu können, das eigene Ziel trotzdem weiter zu verfolgen. Ein solches Talent treffe ich zufällig an der Westfälischen Hochschule. Ein Student, der namentlich nicht genannt werden möchte. Trotz schulischer Misserfolge und der Entmutigung durch einen für ihn zuständigen Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit, hat er sich nicht von seinem Traum abbringen lassen, Informatik zu studieren. Ja, also ich studiere seit einigen Wochen Informatik in der Fachhochschule in Gelsenkirchen. Und ich bin halt dazu gekommen, dass ich im Grunde erstmal mein Abitur nicht geschafft habe. Ich habe 2-mal mein Abitur versucht, nicht geschafft. Danach habe ich sozusagen 1 Jahr lang nichts gehabt und hatte dann dort auch gewisse Fördermaßnahmen, auch von der Agentur für die Arbeit. Und als ich dann da einen Test gemacht hatte, wurde mir nahegelegt, ich solle doch nicht mehr zur Schule gehen. 1 Jahr machte er gar nichts, dann jobbte er in einem kleinen Computerfachgeschäft, wo er Kunden beriet, Computer reparierte und sein Selbstbewusstsein stärkte, sodass er sein Abitur dann doch auf einem Berufskolleg in Oberhausen machen konnte. Der junge Mann griff nicht auf die Unterstützung von Suat Yilmaz zurück, anders als sein Freund Gianluca Artardo. Beide haben im Informatikstudium an der Westfälischen Hochschule die ersten Hürden erfolgreich genommen, was keineswegs selbstverständlich sei, wie Gianluca Artardo betont. Ja, es ist auf jeden Fall erschreckend zu sehen, wie wenig wir nur noch sind nach den ersten 4 Wochen Unterricht, beziehungsweise nach der ersten 4 Wochen Vorlesungszeit. Das war in den ersten 2 Wochen so, dass wirklich 2 Hörsäle genutzt wurden und jetzt sind nur noch einer, der zu 3/4 gefüllt ist. Gianluca Artardo möchte auf jeden Fall seinen Bachelor in der Regelstudienzeit schaffen. Und dann schaue ich mal weiter, ob ich mich da jetzt noch spezialisieren möchte, das heißt, ob meinen Master machen möchte in irgendeine Richtung oder ob ich dann eventuell sogar noch einen Quereinstieg ins Lehramt mache, dass ich dann da eventuell noch 2, 3 Fächer zunehme wie Biologie oder Anglistik. Talentscout Yilmaz sieht zwar, dass Gianluca Artardo sehr leistungsbereit und auch leistungsstark ist. Aber dem muss man halt aufpassen, dass er nicht zu überheblich wird und sagt, ich schaffe alles und am Ende tauchen dann Probleme auf. Da muss man immer wieder nachjustieren. Ne? Aber das ist auch einer, der reflektiert auch vieles ganz gut. Mehr als 500 Schüler und Studenten hat Suat Yilmaz mittlerweile in seiner Kartei. Viele sieht er regelmäßig, mit einigen hält er nur lose Kontakt. Mit Lukas Gorres hat Yilmaz eine intensivere Arbeitsbeziehung aufgebaut. Und das zahlte sich für Gorres aus. Er nahm an Schreib- und Matheübungen teil, bevor er sein Studium der Wirtschaftsinformatik aufnahm. Dann jeden zweiten Tag waren Matheübungen, wo wir dann nochmal Mathe geübt haben, so die Basics. Und dass wir halt nochmal ein bisschen wiederholen und auf die Studienzeit vorbereitet werden. Aber ich habe das eigentlich gemacht, um halt, ich kann schon 2 Leute, die jetzt hier mit mir studieren, aber um halt nochmal mehrere Leute kennenzulernen, um schon mal so eine kleine Gruppe zu finden, um sich dann hinterher besser zurechtzufinden, das war schon vorteilhaft dadurch. Die ersten beiden Semester seines Studiums haben ihm Spaß gemacht und er bekam gute Noten. Also ich will am liebsten wirklich ein duales Studium machen und auch arbeiten, aber die Situation ist nicht dazu gekommen. Muss man jetzt so hinnehmen, an sich arbeiten. Dann mache ich jetzt den Bachelor, mal gucken, ob ich dann noch einen Master machen kann oder ob ich dann erstmal sage, okay, ist mir erstmal genug jetzt nach der Regelstudienzeit 16 Jahre zu lernen. Ich kann ja immer noch einen Master machen, wenn ich möchte. Ja, also Lukas, nicht vergessen mit Frau Ulrich wegen den Stipendien. Klär das ab, schreib eine Mail, dann kannst du einen Termin vereinbaren. Dann könnt ihr ja mal abklären, wann man sich bewerben muss und so weiter. Ja, okay, dann werde ich das die nächsten Tage mal machen. Ich werde dran denken. Ach so, ich habe jetzt gehört, die Absagen von den Deutschlandstipendien oder die Zusagen kamen die letzten Tage, deswegen. Ja, es gibt noch andere Stipendienwerke, wo du dich auch bewerben kannst. Deutschlandstipendium ist nur ein Teil, gibt noch zig andere und Frau Ulrich wird dir das genau erklären. Ja, alles klar. Lukas Gorres ist ehrgeizig und Suat Yilmaz ist davon überzeugt, dass er seinen Abschluss in der Regelstudienzeit schafft und dabei auch noch seinem Hobby nachgehen kann. Ich bin Jugendtrainer einer U9-Mannschaft unter 9 Jahre Fußball. Man ist halt abgeschaltet. Ist zwar auch komplex, weil man halt immer wieder die Spielsituation beobachten muss, ein bisschen analysieren muss, was kann man besser machen, wo sind die Fehler, wie ist die Mannschaft drauf. Aber das ist was anderes. Das macht Spaß. Man kriegt den Kopf frei. Man kann, vor allem wenn man Spaß am Sport hat, ist das perfekt. Ich motiviere die Jungs auch, dass sie immer halt besser werden. Das Programm der Westfälischen Hochschule Meine Talentförderung hat sich bewährt. Suat Yilmaz bekommt in diesem Jahr Verstärkung. Das Wissenschaftsministerium wird die Talentscouts an weiteren Hochschulen im Ruhrgebiet finanzieren, um Jugendliche aus Nicht-Akademiker- und Zuwandererfamilien zu fördern. An der Hochschule Bochum, an der Ruhr-Universität Bochum, an der Fachhochschule Dortmund, an der Technischen Universität Dortmund, an der Universität Duisburg-Essen und an der Hochschule Ruhr-West. Bei ihrem ersten Treffen von rund 30 Talentscouts am 15. Dezember 2015 bin ich Gast. Ich frage die Teilnehmer nach ihrem eigenen Bildungsweg und ob sie sich eigene Vorstellungen über das Talentscouting gemacht haben. Ich bin Sarah Dubidat, Talentscout an der Fachhochschule Dortmund. Es war eher so, dass man meine Lebenswelt nicht berücksichtigt hat oder meine Lebenslage. Gerade im Abitur damals war das so, dass ich familiären Einschnitt halt hatte, also einen bedeutenden für mich und meine Entwicklung. Und das hatte halt auch Auswirkungen auf meinen Notenspiegel. Und man hat mir damals in der 13.2, kurz vor den Vorabi-Prüfungen, hat man mir gesagt, Frau Dubidat, das werden Sie nicht schaffen, verlassen Sie mal die Schule. Und ich bin mir 100%ig sicher, dass wenn man mich mehr unterstützt hätte, gerade auch im privaten familiären Bereich, dass da mehr rauszuholen gewesen wäre, 100%ig. Das hatte dann auch zur Folge, dass ich dann auch im Übergangssystem gelandet bin. Sera Dubidat lernte erst einmal den Beruf der Arzthelferin und studierte später Sozialarbeit mit Masterabschluss. Was mich besonders reizt an unserem Programm ist, dass wir nicht nur ergebnisoffen sind, sondern dass wir in Hochschulen generell vermitteln, aber dass wir auch die Berufsausbildung auf dem Schirm haben. Und dass wir eben auch Kooperationen mit den Kammern haben und Jugendlichen eben auch ein vielfältiges Angebot, vielfältige Optionen aufzeigen können. Selbst wenn dann entschieden wird, ich orientiere mich innerhalb des Studiums nochmal um, das kann auch sein. Oder auch nach einem Schulabschluss oder Studienabschluss oder auch nach einem Berufsabschluss, das kennen wir alle. Wir orientieren uns alle um, das gehört zum Menschen. Ihre Kollegin Julia Eberlein legt großen Wert darauf, dass die Schüler und Studenten, die sie fördern will, auch ihre beruflichen Träume erforschen können. Es gibt sogar ja auch Schülerinnen und Schüler, die sich gar nicht trauen, ihre Träume zu verfolgen. Also die sagen sogar, eigentlich wünsche ich mir, das und das zu machen, aber auf Nummer sicher mache ich lieber was ganz anderes. Und gerade Träume, die soll man ja nicht nur verfolgen, sondern bei manchen Schülern muss man diese Träume ja auch teilweise noch herauskitzeln, weil Träume einfach dazu führen, dass ich eine Motivation habe und auch an Sachen glaube. Auch Katharina Schnettköke von der Zentralen Studienberatung der Technischen Universität Dortmund unterstreicht, dass die Talentscouts-Schülern und Studenten nicht von Berufswünschen abraten, sondern mit ihnen gemeinsam ihre Interessen und Möglichkeiten erkunden sollten. Wer bin ich denn, dass ich demjenigen vorschreiben kann, was er wirklich kann und was nicht? So gut kenne ich den jungen Menschen ja auch gar nicht. Na klar gibt es eine enge Zusammenarbeit, aber das kann nicht meine Aufgabe zu sein, zu sagen, du kannst das und du bist da und dazu fähig. Was die Kollegin sagte, ist es ganz wichtig zu sagen, was dafür Voraussetzungen nötig sind. Aber ich glaube auch, wenn ich sagen würde, das kannst du nicht, lass das mal. Ja, das hört er, glaubt aber trotzdem weiter dran. Da ist es viel eher, glaube ich, an uns zu sagen oder die Möglichkeit zu schaffen, dass er es ausprobiert, dass er sich ausprobiert, dass er selber die Erfahrung macht und dann selber die Entscheidung treffen kann, geht es in dem Bereich für mich weiter oder nicht. Die Entscheidung treffen nicht wir als Scouts. Zum Schluss des Treffens der Talentscouts frage ich Stuart Hilmers, ob er die Gefahr sieht, dass sich die Scouts untereinander die Talente abjagen könnten. Stuart Hilmers antwortet gelassen. Wir sind keine Headhunter. Nichts gegen Headhunter. Wir sind keine Headhunter. Wir werden hier Scouts haben, der Universitäten, die Richtung Fachhochschulen beraten. Wir werden Fachhochschul-Scouts haben, die Richtung Universitäten beraten. Wir passen uns der Lebenswirklichkeit und der, ich sag mal, den Lebens- und Biografie- und Bildungsweg der jungen Menschen an. Alles andere wäre kaputt beraten von jungen Menschen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.